Kapitel 1 La Cosa Nostra. Bevor wir mit der Geschichte der Genoveses im Besonderen beginnen, ist es hilfreich, zunächst das zugrunde liegende Konzept und die Ursprünge der Mafia im Allgemeinen verstehen zu lernen. Dazu müssen wir bis ins 19. Jahrhundert nach Süditalien zurückgehen, wo die ersten losen Zusammenschlüsse von Sizilianern entstanden, die später als Mafia bekannt wurden. Ursprünglich sollten diese Organisationen in einer Phase der Unruhe eine reale soziale Funktion erfüllen, doch entwickelten sie sich im weiteren Verlaufe zu internationalen Konzernen weiter, welche mit den einstigen Anfängen nichts mehr gemein hatten. Jene Moralvorstellungen, welche die moderne italoamerikanische Mafia für sich beansprucht, stammen ebenso wie die strenge Hierarchie, die konzipiert wurde, um die Befehlskette innerhalb der Strukturen aufrechtzuerhalten, von den Ursprüngen der Mafia in der alten Heimat ab. Diese Strukturen sind der Schlüssel zum Verständnis der Funktionsweise der Genovese-Familie. In diesem Kapitel beleuchten wir die Grundlagen, Ursprünge, Verhaltenskodexe und Strukturen dieser Organisationen. Die sizilianischen Ursprünge. Da es sich bei der Mafia in Sizilien um eine maximal im Verborgenen operierende Organisation handelte, die keine Aufzeichnungen über ihre Aktivitäten führte, sind ihre Ursprünge nur schwer nachzuvollziehen. Dennoch lässt sich aus unserem heutigen Wissen über die Anfänge der Mafia so einiges ableiten, was uns in Bezug auf die Art der Organisation, mit der wir es hier zu tun haben, ein klares Bild rekonstruieren lässt. Nachdem Sizilien im 19. Jahrhundert ein Teil Italiens geworden war, erlebte die kleine Insel eine von gesellschaftlicher Instabilität geprägte Zeit. Landbeschlagnahmungen, die Abschaffung bestimmter traditioneller Bräuche sowie die Einführung marktwirtschaftlicher Strukturen führten zu einer drastischen Veränderung der Lebensweise der Sizilianer. Die zunehmende Verbreitung privaten Eigentums führte unweigerlich zu einem Anstieg der Kleinkriminalität und der Diebstahldelikte, was durch das Fehlen einer offiziellen Strafverfolgung auf der Insel nur noch verstärkt wurde. Da die neue Regierung nur wenig für die Eindämmung der zunehmenden Eigentumsdelikte tat, begannen die örtlichen Eliten, die sich bereits an privatbeschäftigte Sicherheitskräfte gewöhnt hatten, damit, Männer anzuwerben, von denen viele selbst kriminell gewesen waren. Diese sollten als eine Art Pseudo-Bürgerwehr fungieren. Die fast ausschließlich im westlichen Teil der Insel ansässigen Gruppierungen werden von bekannten Mafia-Forschern wie Salvatore Lupo oft als Proto-Mafia bezeichnet, da sie verschiedene Eigentumsdelikte und Streitigkeiten verhindern und lösen sollten. Die Anführer dieser Bürgerwehren hatten üblicherweise Anspruch auf einen bestimmten Prozentsatz der wiedererlangten Waren, was als Vorläufer bekannter Erpressungstaktiken der Mafia gilt. Ironischerweise nahm die Mafia also höchstwahrscheinlich als Ersatz für die staatliche Strafverfolgung ihren Anfang. Nach der offiziellen Abschaffung des Feudalsystems wurden diese Proto-Mafia-Gruppierungen zum Symbol für die Beibehaltung feudaler Strukturen im westlichen Sizilien. Noch bevor die Mafia der breiten Öffentlichkeit überhaupt ein Begriff geworden war, war es eine gemeinhin anerkannte Tatsache, dass eine Verbundenheit mit kriminellen Strukturen eine Grundvoraussetzung war, um im westlichen Teil der Insel Erfolg haben zu können. Es gab hierzu keine Alternative. Um das eigentliche Leben und das Eigentum verteidigen zu können, war man gezwungen, die Gunst von Räubern zu suchen. Der Begriff Mafia tauchte jedoch erstmals um das Jahr 1860 auf. Der Begriff Camorra, welcher später zum Synonym für die organisierte Kriminalität Neapels wurde, ist wesentlich älter. Zum ersten Mal fand das Wort kurze Zeit später in einem Polizeibericht Erwähnung, welcher sich auf eine Organisation bezog, die von Antonino Gemona in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts in der Stadt Palermo geführt wurde. Gemona war, wie die meisten anderen sizilianischen Mafiosi auch, ins politische Geschehen eingebunden. Hier sehen wir eine weitere von der italoamerikanischen Mafia implementierte Tradition. Kriminelle Drahtzieher, die sowohl in der Politik als auch in der organisierten Kriminalität involviert und vernetzt sind. Nach 1860 nutzte dann die italienische Zentralregierung die Mitglieder der Mafia intensiv für ihre strenge, autoritäre Machtausübung auf Sizilien. Inwiefern die italoamerikanische Mafia überhaupt als eine Erweiterung dieser sizilianischen Organisation angesehen werden sollte oder ob sie als eine völlig eigenständige Struktur zu betrachten ist, ist umstritten. Berücksichtigt man die Tatsache, dass ein Großteil der italienischen Einwanderer in die Vereinigten Staaten und Kanada aus dem kriminell geprägten Westen Siziliens stammte, und bedenkt man den hohen Grad an Traditionalismus, gibt es Grund zu der Annahme, dass sich die italoamerikanische Mafia als aus den sizilianischen Vorläufern hervorgehend definiert. Obwohl viele der ersten Mafiosi bereits vor Beginn des 20. Jahrhunderts nach Nordamerika eingewandert waren, fand eine der umfangreichsten Einwanderungswellen in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts statt. Diese Zeit fiel nicht zufällig mit dem Aufstieg des Faschismus in Italien zusammen, denn von Mitte bis Ende der 20er Jahre ging man unter dem faschistischen Diktator Cesare Mori massiv gegen die Mafia-Aktivitäten auf der Insel vor. Der erste, jedoch sicher nicht der letzte groß angelegte Versuch, die Mafia Siziliens auszurotten, fand in eben jener Phase statt, in der Hunderte bekannter Mafiosi aus ihrem Heimatland über den großen Teich kamen. Nicht wenige davon fanden ihre neue Heimat in New York City. Giuseppe Morello, mit dem die Geschichte der Familie Genovese ihren Anfang nahm, war jedoch schon Jahrzehnte zuvor in New York ansässig geworden. Irgendwann während der frühen 90er Jahre des 19. Jahrhunderts war Morello aus seiner Heimatstadt Corleone auf Sizilien ausgewandert. Interessanterweise ist dies derselbe Geburtsort wie der des legendären Don Vito Corleone aus Der Pate, vormals Vito Andolini, vermutlich um der Strafverfolgung wegen früherer Mafia-Aktivitäten zu entgehen. Morello war also bereits ein erfahrener Mafioso und möglicherweise der erste bekannte Sizilianer, der seine kriminelle Vergangenheit in seiner neuen Umgebung in New York City implementierte. Nachdem er die Genovese-Familie gegründet hatte, später inhaftiert und ins Exil gezwungen worden war, blieb Morello dem Leben als Gangster treu, bis ihn seine Vergangenheit schließlich einholen sollte. Der legendäre sizilianische Gangster wurde 1930 erschossen. Die Omerta. Die Ursprünge des Begriffs Omerta, auch als Schweigekodex der Mafia bekannt, sind nicht ganz klar. Es existieren jedoch Hinweise darauf, wie der Begriff verwendet wird. Im allgemeinen Gebrauch lässt sich die Omerta auf die Mafia selbst beziehen, genauer gesagt auf einen traditionellen Moralkodex, dem Mafiosi angeblich ihr Leben unterordnen, beziehungsweise auf die Tatsache, dass die Existenz der Mafia und ihrer Strukturen geheim gehalten wird. Eine weitere Theorie besagt, dass das Wort von dem italienischen Begriff uomo, Mann, abgeleitet ist. Wir können also davon ausgehen, dass Omerta sich darauf bezieht, als ein Mann zu leben, typisch männliche Eigenschaften als Macho zu besitzen oder Teil einer Bruderschaft zu sein. Der Begriff könnte sich auch auf einen Mann beziehen, der seine Probleme selbst in die Hand nimmt und seine Angelegenheiten eigenständig regelt, ohne sich an eine höhere staatliche Instanz wie die Regierung oder die Polizei zu wenden. Diese Annahme hat durchaus ihre Berechtigung, steht sie doch im direkten Zusammenhang mit dem Konzept der Omerta, wie wir es kennen. Nämlich der Verachtung gegenüber der behördlichen Strafverfolgung und dem Wunsch, alle Mafia-Angelegenheiten familienintern zu regeln. Im Sinne der Omerta gehen die Aktivitäten, Erfolge und Probleme der Mafia niemanden außer der Mafia selbst etwas an. Dies gilt auch für den Staat. Eine andere Theorie besagt, dass Omerta vor allem vom italienischen Wort für Demut abgeleitet ist, und auch diese Annahme ergibt Sinn. Umiltà klingt, sofern es mit sizilianischem Dialekt gesprochen wird, bei dem die L-Laute oft durch R-Laute ersetzt werden, erschreckend ähnlich wie Omerta. Der Umiltà Verpflichtete zeigt Respekt und Ehrfurcht vor der ihm nahestehenden Bruderschaft und versteht darüber hinaus, dass ein gewisses Maß an Selbstaufopferung für das Gemeinwohl notwendig sein kann. Diese Menschen vermeiden ein Handeln, das der Gruppe oder anderen Mitgliedern Schaden zufügen könnte, was ein generelles Misstrauen gegenüber Außenstehenden voraussetzt. Diese Definition unterstreicht perfekt den Grundsatz der Mafia. Absolutes Stillschweigen gegenüber allen, die nicht der Cosa Nostra, wörtlich unserer Sache, angehören. Diese Omerta oder auch Umilta gilt als Hauptgrund für die problematische Erforschung der Mafia und war sowohl Historikern als auch den Strafverfolgungsbehörden über viele Jahrzehnte ein Dorn im Auge, da ein Bruch der Omerta durch ein Mafiamitglied als schweres Vergehen gilt. Auch nach der öffentlichen Bloßstellung der Mafia durch die sogenannten Wallaki-Anhörungen von 1963 hielten viele traditionelle Mafiosi an ihrem Schweigekodex fest. Noch im Jahre 1985, als der hochrangige Gangster Gaetano Badalamenti in den berühmten Prozessen gegen das als Pizza Connection bekannte Drogensyndikat vor Gericht stand und ins Gefängnis musste, weigerte er sich, heikle Details preiszugeben. Selbst gegenüber seinem eigenen Anwalt handhabte er das so: Ich habe meine Geheimnisse nie verraten und werde das auch niemals tun. Letztlich brachen aber sogar einige der angesehensten und hochrangigsten Mafiosi überhaupt die Omerta. Joseph Bonanno, Boss der gleichnamigen Mafia-Familie, die noch heute seinen Namen trägt, war in den 30er Jahren in Italien aufgeflogen, weil er mit der Polizei kooperiert hatte. Sowohl Vito Genovese als auch Lucky Luciano waren einst von der Regierung angeworben worden. Seit der explosiven Zeugenaussage des einfachen Genovese-Soldaten Joe Wallaki im Jahr 1963 hat die Mafia immer wieder unter Mitgliedern gelitten, die als Zeuge zum Staat übergelaufen waren. Man muss folglich konstatieren, dass selbst in einer so traditionalistischen und konservativen Subkultur wie der Mafia kein Ehrenkodex unumstößlich ist, sobald das Eigeninteresse auf dem Spiel steht. Tatsache ist auch, dass die Omerta eher eine überhöhte und idealisierte Version dessen darstellt, was ein Mafioso verkörpern sollte. Ein glorifiziertes Vorbild statt einer realistischen Verkörperung des alltäglichen Daseins innerhalb der Subkultur der Mafia. Neben dem Schweigekodex kann sich der Begriff Omerta auch auf die Geschichte der Mafia, deren Tradition und Symbolik beziehen. Angeblich wurden alte sizilianische Kommunikations- und Darstellungsformen auf die italo-amerikanische Mafia übertragen, sodass bestimmte Symbole für die Mafiosi eine besondere Bedeutung erlangten. Einige der hervorstechendsten Beispiele dafür finden sich in den populären Medien wieder, beruhen aber im Allgemeinen dennoch auf Tatsachen. Sinnbildlich dafür steht die sizilianische Botschaft in der Pate. Diese besteht aus einem in ein Kleidungsstück eingewickelten toten Fisch, um zu signalisieren, dass der Besitzer der Kleidung jetzt bei den Fischen schläft. Als der fiktive Capo Jimmy Alteri in Die Sopranos ermordet wurde, weil er für die Regierung spioniert hatte, wurde seine Leiche mit einer Ratte im Mund aufgefunden, was eine klare Botschaft an alle potenziellen Regierungsinformanten sein sollte. Innerhalb der modernen Popkultur gibt es zahlreiche Anspielungen auf Mafia-Rituale, aber im wirklichen Leben sind solche Botschaften oft noch verstörender. Als der Gangster Antonino Inzerillo im Jahr 1982 ermordet aufgefunden wurde, hatte er einen einzelnen 5-Dollar-Schein im Mund und zwei weitere auf seinen Genitalien. Markierungen wie diese dienten als Drohung an andere, wie auch als Hinweis darauf, warum der Mord begangen wurde. In diesem Fall hatte Inzerillo eindeutig eine große Klappe und war wohl zu gierig für sein eigenes Wohl geworden. Die Arbeiterschaft und die Mafia. Die Dynamik des Zusammenspiels von Arbeit und Gewerkschaften ist der Schlüssel zum Verständnis der Funktionsweise mafiöser Organisation. In diesem Kontext wird Arbeit als eine Ware betrachtet, aus der Profit gezogen werden kann. Sie kann manipuliert werden und besonders die Gewerkschaften haben sich als wirksames Instrument erwiesen, mit dem von der Mafia korrumpierte Gewerkschaftler die Macht der Arbeiter ausnutzen konnten. Mafiöse Strukturen sind dafür bekannt, dass sie die Gewerkschaften von beiden Seiten ausnutzen. In einigen Fällen organisieren sie Streiks und Arbeitsniederlegungen, in anderen Fällen orchestrieren sie gewaltsam Streikbrüche. Tatsächlich waren es sogar die gewerkschaftlichen Aktivitäten, die in der Vergangenheit eine der profitabelsten Säulen der Mafia überhaupt bildeten. Mafiöse Organisationen waren anscheinend seit jeher schon in einem gewissen Maße an der Kontrolle der Arbeiterschaft beteiligt. In den von der Mafia kontrollierten Regionen Siziliens war das wertvollste Exportgut der Schwefel, der in verschiedenen Bergwerken abgebaut wurde. Während der Boomzeit des Schwefelhandels im 19. Jahrhundert, als Sizilien einen besonders großen Marktanteil abdeckte, wurden genau diese Bergbaubetriebe zunehmend mit Strukturen der Mafia verflochten. Lupo bezeichnet dies als die Tendenz der Mafia zum populären Assoziationismus, der sich auf den allgemeinen Wunsch der Mafia bezieht, sich mit den bestehenden öffentlichen und privaten Institutionen zu verflechten. Dieses Phänomen gab es also bereits, bevor die eigentlichen Gewerkschaftsbewegungen zu einem lukrativen Einkommensfeld für das organisierte Verbrechen heranwuchsen. Don Giuseppe Lumia, der einst eine Schwefelmine in Caltanissetta besaß und betrieb, bietet uns hierfür ein anschauliches Beispiel. Lumia leitete seine Mine damals auf eine Weise, welche auf spätere Mafiastrukturen hindeutet, und wurde schließlich von verärgerten Arbeitern wegen eines Streiks um die Löhne umgebracht. Derartige Dispute waren während der Epoche mafiöser Gewerkschaften an der Tagesordnung gewesen. Die Mörder von Lumia hinterließen auf seiner Leiche eine Nachricht, in der sie darauf hinwiesen, dass seine Habgier die Ursache für seinen Tod gewesen war. Damit nahmen sie die spätere Symbolik der Mafia vorweg. In einem weiteren Fall wurde die Belegschaft einer Schwefelmine in Favara von Mitgliedern einer Fratellanza, Bruderschaft, beherrscht, gegen die Mitte der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts Ermittlungen eingeleitet worden waren. Diese Fratellanza wurde dabei als Mafiafamilie klassifiziert. Als derartige mafiöse Strukturen schließlich aus der alten Welt in die Vereinigten Staaten migrierten, kamen damit auch viele dieser Praktiken mit über den Atlantik, darunter eben auch die Kontrolle über die Arbeiterschaft. Seit den 30er Jahren während der amerikanischen Arbeiterbewegung hatte sich die Erpressung von Arbeitern und Gewerkschaften zu einer der zuverlässigsten Einnahmequellen der Mafia-Organisationen weiterentwickelt. Erpressungen von Unternehmen und Arbeitern waren von nun an der Tagesordnung, was auch jahrzehntelang florieren konnte, bevor diesem Phänomen endlich ernsthafte Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Obwohl Robert Kennedy bereits seit 1961, als er Generalstaatsanwalt wurde, die Bekämpfung der Erpressung von Arbeitnehmern zu einer Priorität gemacht hatte, wurden bis zur Ermordung des berüchtigten Gewerkschaftsführers Jimmy Hoffa im Jahr 1975 keine konzentrierten nationalen Anstrengungen unternommen. Hoffa wird später in diesem Zusammenhang noch einmal auftauchen, doch zunächst einmal sollten wir unser Augenmerk auf eine Verbindung zur Teamsters-Gewerkschaft richten. Diese Gewerkschaft ist für ihre langen, zurückreichenden Verstrickungen mit der Mafia bekannt. Da die Vereinigten Staaten die Beteiligung der Mafia an den Gewerkschaften als Erpressung und Infiltrierung der Arbeiterschaft und damit als Bedrohung für die Gesellschaft selbst ansahen, strengte man eine Reform der Gewerkschaftspraktiken an. Die Erpressung von Arbeitnehmern ist vielleicht eine der zynischsten Aktivitäten der Mafia-Geschichte überhaupt. Was ursprünglich einmal dazu gedacht war, die Arbeitnehmer zu stärken und das Leben der Schwächsten der Gesellschaft zu verbessern, wurde von der italoamerikanischen Mafia gekapert und opportunistisch ausgehöhlt. Bis in die 80er Jahre hinein war die Mafia stark in die Gewerkschaften eingebunden. Tatsächlich ist sogar bis heute das Gewerkschaftssystem in keinem anderen Land so korrupt wie in den Vereinigten Staaten. Die Hierarchie. Mafia-Familien operieren in der Regel unter einer strengen Hierarchie. Wie der Name La Cosa Nostra, unsere Sache, schon suggeriert, ist die Mafia grundsätzlich exklusiver Natur. Ihr anzugehören bringt zahlreiche Vorteile und hohes Prestige mit sich. Als Außenstehender wird man in der Regel nicht konkret eingeweiht und auch mit deutlich mehr Argwohn betrachtet, als einem Vollmitglied normalerweise von einem anderen entgegengebracht werden würde. Wer mit der Mafia verbunden ist, ohne jedoch Made Man, also Vollmitglied zu sein, wird als Associate, Verbündeter bezeichnet. Diese Mitarbeiter erledigen oft Routinetätigkeiten, darunter auch jene Arbeit, bei der man sich die Hände schmutzig macht. Diese Männer sind üblicherweise als Gangs oder Crews unter dem Kommando eines ranghöheren Made Man organisiert. Die Rangordnung der Mafia setzt sich üblicherweise folgendermaßen zusammen. An der Spitze steht der unbestrittene Kopf der Organisation, der Boss bzw. Don. Die weithin bekanntesten Mafiosi zählten zu dieser Kategorie, darunter Lucky Luciano, Joe Bonanno, Vito Genovese, Al Capone und andere. In manchen Fällen bilden Mafiafamilien Komitees, Juntas, welche die Familiengeschicke leiten, falls der Boss im Gefängnis einsitzt oder aus anderen Gründen unpässlich sein sollte. Auch stellvertretende Bosse, sogenannte Acting Bosses, die als offizieller Ersatz für einen Boss einsprangen, sind in der Mafia-Geschichte dokumentiert. Wie in späteren Kapiteln noch erläutert werden wird, gab es mitunter auch sogenannte Front Bosses, die von den Behörden als offizieller Boss angesehen werden sollten, während das wahre Oberhaupt der Familie im Verborgenen die Strippen ziehen konnte. Dass es unschlagbare Vorteile mit sich bringt, der Boss zu sein, dürfte sich nicht leugnen lassen, aber es macht einen auch zur Zielscheibe, sowohl für die Strafverfolgungsbehörden als auch für andere konkurrierende, machtgierige und subversive Mafiosi. Eine Ebene unter dem Boss rangiert der Sotto Capo, auch Unterboss genannt. In der Regel gab es immer nur einen Unterboss, welcher auch Stellvertreter des Bosses und den Capos übergeordnet ist. Die meisten Mafia-Bosse sind einst selbst Unterboss gewesen und übernahmen den Thron, nachdem der vorherige Boss verhaftet wurde, in den Ruhestand ging oder ermordet wurde. Manchmal auch vom Unterboss selbst. Handlungsunfähig gewordene Bosse wurden mitunter auch durch den Consigliere ersetzt. Hierbei handelt es sich um eine besondere Position innerhalb der Mafia-Familien, die meist von hochrangigen Familienmitgliedern besetzt wurde und in der Regel der vertrauenswürdigste Verbündete des Bosses sind. Der Consigliere dient dem Boss als besonderer Berater und Betreuer und vertritt diesen auch oft bei hochrangigen Treffen, denen der Boss nicht beiwohnen kann. Obgleich selbst Unterbosse von paranoiden Bossen mitunter mit Misstrauen betrachtet wurden, war dies beim Consigliere nicht der Fall. Auch hier war es der Pate, der den Begriff Consigliere mit der legendären Mafia-Figur des Tom Hagen, dem vertrauenswürdigsten Berater von Don Corleone, ins öffentliche Bewusstsein brachte. Unterhalb des Unterbosses stehen die Capo-Regimes bzw. Capos und die Soldaten. Capos lassen sich mit Militäroffizieren vergleichen, denn sie befehlen eine Crew von Soldaten. Diese Capos haben die Funktion des mittleren Managements innerhalb der Mafia-Strukturen inne. Die Soldaten bilden die unterste Stufe innerhalb der Hierarchie der Made Men. Als Vollmitglieder wird ihnen dennoch großer Respekt zugeteilt, aber den Capos, dem Unterboss und natürlich dem Boss sind sie allesamt unterstellt. So wie Capos eine eigene, aus Vollmitgliedern bestehende Crew leiten, führen diese in der Regel selbst Crews, die aus jenen Verbündeten bestehen, die selbst keine Vollmitglieder sind. Und auch wenn diese Associates nach den Regeln der Mafia nicht unter speziellem Schutz stehen, bringt die Zugehörigkeit zu einer respektierten Crew eines Soldaten viele Vorteile mit sich. Jeder innerhalb dieser Hierarchie führt eigene kriminelle Geschäfte oder ist an größeren, von höherrangigen Mitgliedern organisierten Unternehmungen beteiligt. Der aus einem solchen Geschäft resultierende Profit wird teilweise an den jeweils Vorgesetzten abgetreten. Die Associates geben also einen Teil ihres Gewinns an ihren befehlshabenden Soldaten ab, dieser an die Capos und die Capos wiederum an den Unterboss und an den Boss. Der Boss erhält folglich an allen Einkünften, die innerhalb der Familienhierarchie erzielt werden, seinen Anteil. Das Vorenthalten solcher Anteilszahlungen wird als schweres Vergehen angesehen. Eine weitere Position, die nicht außen vor gelassen werden sollte, wurde in der Geschichte der Mafia immer wieder relevant. Als Boss der Bosse versteht man weitestgehend eine lediglich inoffizielle Position, aber zu bestimmten Zeitpunkten innerhalb der Geschichte der Mafia wurden die Bosse bestimmter Familien zum obersten Chef aller fünf Familien erklärt. Sah ein Boss seine Familie mächtig genug, um den maximalen Respekt aller anderen Mafia-Bosse und ihren Crews zu bekommen, wurde ein Boss der Bosse ernannt. Zwei bekannte Beispiele hierfür finden wir bei Sal Maranzano und auch bei Vito Genovese selbst. Wie wir noch erfahren werden, war diese Position alles andere als dauerhafter Natur.